Modelltest 5. Nackte Tatsachen. Der Nacktmull, wie er leibt und lebt. Der nun folgende Vortrag beschäftigt sich mit einer sonderbaren, faszinierenden Tierart. Den Nacktmullen. Diese Tiere leben in Tunnelsystemen in den Savannen Kenias, Äthiopiens und Somalias. In einer afrikanischen Legende heißt es, Nacktmulle versteckten sich wegen ihres Aussehens vor Scham im Boden. Forscher des 19. Jahrhunderts beschrieben die seltsamen Tiere als dem Maulwurf ähnlich, mit Zähnen wie ein Walross und dem Schwanz eines Flusspferdes. Und als der deutsche Zoologe Eduard Röpel im Jahre 1842 den Nacktmull erstmals ausgrub, gab er ihm den lateinischen Namen Heterocephalus glaber, zu Deutsch nackter Andersköpfling. Die kuriosen Säugetiere gehören zu der Familie der Sandgräber. Sie sind nackt, denn sie können, da es in den unterirdischen Labyrinthen konstant warm ist, auf eine Wärmeregulation verzichten. Ihre Haut ist faltig, weil sich die Tiere im schmalen Untergrund strecken und lang machen müssen, wenn sie sich im Gewühl ihrer 80 bis 300 Kolonien Mitbewohner bewegen wollen. Ihre Augen sind meist geschlossen, denn in der unterirdischen Dunkelheit gibt es nichts zu sehen. Die riesigen Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer, die ihnen das Aussehen eines Kampfhundes im Kleinformat verleihen, dienen als Bagger und als Waffe. Die Zähne zeigen sie nur der Schlange, ihrem einzigen natürlichen Feind. Wenn eine Sandboa durch die Gänge kriecht, wird sie von kräftig zubeißenden Nacktmullen empfangen. Bei den afrikanischen Savannenbewohnern gelten die zahlreich dort lebenden Nacktmulle als Plagegeister, denn sie fressen Süßkartoffeln und andere Pflanzen und verderben damit die ohnehin schon kargen Ernten. Einheimische verstehen deshalb nicht, warum Wissenschaftler die Tiere, die sie eingefangen haben, wieder laufen lassen, während die Afrikaner der Plage durch Wasser, Gift oder Rauch beizukommen versuchen. Als exotische Tierchen haben Nacktmulle jedoch schon den Weg in einige Zoos Deutschlands geschafft, denn viele Besucher finden die sonderbaren Säugetiere niedlich. In Amerika stehen die Nacktmulle ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Dort sind die Mulle sogar schon zu Kulttieren geworden und tummeln sich als Comic- und Spielfiguren im Internet und bevölkern als Kuscheltiere amerikanische Wohnzimmer. Auch die Wissenschaft ist von den Nacktmullen fasziniert, denn sie sind nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem Verhalten eine ganz besondere Spezies. Beispielsweise schließen sich Nacktmulle zu Staaten zusammen. Das tun im Tierreich sonst nur Insekten. Dabei herrscht eine strikte Arbeitsteilung. Die einen Tiere sind Arbeiter, die anderen Soldaten und an der Spitze regiert eine Herrscherin, die Königin. Sie ist nicht nur deutlich größer als ihre Untertanen, sondern bei ihr liegt auch das Fortpflanzungsmonopol. Zu diesem Zweck hält sie sich einen kleinen Harem von etwa 3 Männchen. Wenn die Königin schwanger ist, kann sie 10 oder mehr Embryos in ihrem Körper tragen. Nahezu alle Koloniebewohner sind Kinder der Königin, und damit ihr kein anderes Weibchen ihr Gebärmonopol streitig macht, hält die Königin ihre weiblichen Untertanen auf Trab und stresst sie durch Schubsen und Drängeln. Dadurch wird die Hormonproduktion und das Geschlechtsleben ihrer potenziellen Rivalinnen gehemmt. Während die Königin das stärkste Tier der Kolonie ist und durchaus 18 Jahre lang leben kann, werden die Arbeiter kaum älter als 2 Jahre. Ein Ergebnis nicht nur ihrer schweren Arbeit, sondern auch der Inzucht. Gelegentlich kommt frisches Blut in die Kolonie, wenn Tiere aus ihrer Lebensgemeinschaft flüchten und sich eine neue Heimat in einer anderen Kolonie suchen. Diese Neuankömmlinge werden von der Königin als Liebhaber besonders begehrt. Wenn die Königin übrigens vor einer Geburt steht, schwellen sämtlichen Untertanen, ob männlich oder weiblich, die Brustwarzen an. Wissenschaftler von der amerikanischen University of St. Louis beschäftigen sich als weltweit einziges Forscherteam mit Nacktmullen in der freien Natur, nämlich im kenianischen Meru Nationalpark. Sie untersuchen dort Geburts- und Sterberaten, Wanderungsbewegungen, Wachstum und soziale Strukturen der Kolonien. Viele Tiere fristen ihr Leben jedoch im Labor, wo sie in einer möglichst authentischen Umgebung gehalten und beobachtet werden, in einem künstlichen Röhrensystem bei Rotlicht und fast vollständiger Dunkelheit. So sieht auch das Labor des amerikanischen Professors Thomas Park von der University of Illinois aus. Park wollte zunächst nur herausfinden, wie sich die fast blinden Nacktmulle bei all dem Gedränge und Gewühl in dem dunklen Untergrund bewegen, denn sie können mit der gleichen Schnelligkeit sowohl vorwärts wie auch rückwärts gehen. Doch dann machte Park eine Entdeckung, die seine weiteren Forschungen bestimmen sollte. Er stellte fest, dass Nacktmulle auf dauerhaften Schmerz nicht reagieren. Für dieses Schmerzdefizit fand Park zwei Erklärungen, eine soziale und eine biologische. Wenn die Tiere chronische Schmerzen empfänden, so Park, dann könnten sie das beengte Leben in der Tiefe, in der die Luft mit viel schmerzendem Kohlendioxid gesättigt ist, nicht überstehen. Und auch wenn die Königin manch einem ihrer Untertanen einen Seitenhieb versetzt, so wird doch im Reich der Nacktmulle nicht gekämpft. Denn wer kämpft, trägt Wunden davon. Und wenn er diese wegen seiner Schmerzunempfindlichkeit nicht spürt, kann er seine Wunden auch nicht lecken und pflegen. An diesen unversorgten Wunden würden viele Tiere zugrunde gehen. Und deshalb zeichnet sich das Reich der Nacktmulle durch besondere Friedlichkeit aus. Dass die kleinen Säugetiere keinen Schmerz empfinden, liegt am Fehlen eines Stoffes, den jedes andere Säugetier in seiner Haut hat. Den Neurotransmitter namens Substanz P, der die Nerven aktiviert, damit sie den Schmerz ans Gehirn weiterleiten können. Als Park dieses Defizit entdeckte, hatte er im Nacktmull das ideale Versuchstier für die Schmerzforschung gefunden. Um den entstehenden Schmerzmechanismus studieren zu können, überlegte sich Park einen Weg, wie er beim Nacktmull einen Schmerzreiz auslösen könnte, ohne dass dieser es merkte. Zu diesem Zweck betäubte Park die Tiere, dann injizierte er ihnen die Substanz P und wartete, bis diese Substanz im Körper der Nacktmulle bis zum Fuß gewandert war. Daraufhin hielt der Zoologe eine heiße Lampe an die Füßchen der Tiere. Tatsächlich zuckten die schmerzempfindlich gemachten Extremitäten der Nacktmulle zurück und zeigten damit eine sichere Reaktion auf Schmerzempfindung. Vielleicht wird sich das hässlichste Tier der Welt auf diese Weise noch zum Lieblingstier für die vielen Millionen von Schmerzpatienten entwickeln, die auf ein wirksames Medikament gegen chronische Krankheiten wie Rheuma und Muskelschmerz warten. Wir werden die Forschungsarbeiten weiterhin aufmerksam verfolgen.